Kundgabe 1078. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.9.1939. Gebet in der Not, im Geist und in der Wahrheit. Vereinigt euch im Namen des Herrn und rufet ihn an in der Not, und er wird euer Gebet erhören. Sehet, das ist es, was euch mangelt. Ihr seid zu wenig im Geist bei ihm, der doch euer ständiger Hort und Schutz sein soll. Und er will, dass ihr immer seiner gedenkt und keinen Weg gehet ohne ihn. Der im Geist und in der Wahrheit bittet, den erhöret der Vater alle Zeit. Der seiner Güte und Liebe sich anvertraut, steht in seiner Gnade. Doch nur sehr wenige suchen den Vater und begehren seine Hilfe. Und deshalb kann er sich seinen Kindern nicht offenbaren als liebevoller, hilfsbereiter Vater. Und deshalb ist der Glaube an ihn so schwach, und der Menschen bemächtigen sich Angst und Sorgen, und sie fühlen sich hilflos und verlassen. Gebet dem Herrn die Ehre und bekennet ihm demütig eure Schwäche, auf dass er euch stark werden lasse im Geist und ihr ihn fortan erkennet als euren Vater. Und lasset euch führen, denn seiner Führung könnet ihr euch ruhig anvertrauen. Und also seid ihr in bester Obhut und habet keinen Kampf zu fürchten, in dem ihr erliegen könntet. Nur lasset ihn stets ersten Streiter sein und folget ihm ohne Bedenken, wohin er euch auch führet. Denn er hat wirklich alle Übersicht, was euch zur Seligkeit nötig ist. Und er wird einen jeden bedenken, wie es ihm zuträglich ist für seiner Seele Entwicklung. Und so euch Bangigkeit befallen wird, so denket immer nur seiner Liebe, die euch alle umfängt, und glaubet, dass seine tiefste Liebe euch alles irdischen Leides entheben kann. Glaubet, dass ihr auch niemals vergeblich an die Tür klopfen werdet. Es wird der Herr euch immer auftun, denn wer Einlass begehret, wird willig aufgenommen, denn es harret der Vater nur eures Rufes, um seiner großen Liebe zu euch Ausdruck verleihen zu können. Und diese große Liebe bewegt ihn auch nun wieder, so euch Schweres beschieden ist. Wer gläubig ihn um Hilfe angeht, wird wahrlich solche finden, und wer sich in göttlichen Schutz begibt, ist unweigerlich geborgen. Und so es der Wille des Vaters ist, wird keinem seiner Kinder ein Leid zustoßen. Und darum bittet ohne Unterlass, auf dass der Vater euch seine Liebe erweisen kann und euch hindurchführen durch alles irdische Leid und tröstend jederzeit euch zur Seite stehe, wo ihr zu verzagen droht. Amen.